Andacht vom 10.05. Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen an Reinhard und Matthäus. Wir haben so viele Fragen vom letzten Mal, wir werden jetzt einige beantworten. Ich möchte aber, dass ihr wisst, dass wir hier das sagen, was wir verstanden haben. Paulus spricht sehr deutlich davon, dass unser Erkennen Stückwerk ist. Nur Jesus weiß alles. Deshalb müsst ihr auch nicht in allem mit uns übereinstimmen. Die Kirche wächst in ihren einzelnen Teilen und in unterschiedlichem Verständnis. Erste Frage. Reinhard, rede über das Abendmahl. Antwort. Wichtig ist, das Abendmahl ist keine rituelle Handlung. Die Gemeinde in der ersten Zeit traf sich in den Häusern. Sie lobten Gott, sie beteten miteinander, sie aßen gemeinsam und da feierten sie auch das Abendmahl. Entschuldigung. Was lehrte Jesus über das Abendmahl? Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passafest. Was taten sie da? Sie aßen miteinander. Mitten während des Essens nahm Jesus Brot und Wein und er sagte ihnen etwas, was niemals vorher gesprochen wurde. Das ist mein Leib, das ist das Blut des neuen Bundes. Erst müssen wir verstehen, das ist kein religiöses Ritual, wo man ein bisschen Brot und Wein zu sich nimmt. Sie saßen in Gemeinschaft zusammen und sie aßen zusammen. Und mittendrin feierten sie das Abendmahl. Warum taten sie das? Weil Jesus ihnen geboten hatte, das zu tun und sich dabei an ihn zu erinnern. Gott sagte im Alten Testament oft zu seinem Volk, stellt diesen Altar auf, stelle diesen Stein hier auf und erinnert euch. Die Gemeinde trifft sich als Gemeinschaft, nicht in einer religiösen Weise. In diesem Treffen geht es nur um Jesus. Wir konzentrieren uns auf das vollbrachte Werk des Kreuzes und freuen uns daran. Und wir nähern uns dem Kreuz und essen das Brot und trinken den Wein und lassen das Leben Jesu fließen. Zweite Frage. Matthäus, wie kann ich mein Herz überzeugen von alledem, wozu ich ein Recht habe als Kind Gottes? Antwort. Du kannst nur das ergreifen, was du weißt. Deshalb lies die Bibel. Erkenne, was Gott für dich bereitet hat. Wenn du jeden Tag die Bibel liest in Christus und durch ihn, wirst du erkennen, dass all diese Dinge für dich bereitet sind, weil du in Christus bist. Du kannst also alles erhalten, was für dich bereitet ist. Aber du musst in Christus sein. Es funktioniert nur in Jesus. Wenn du das verstanden hast, kannst du diese Dinge über dich proklamieren. Noch wichtiger ist für mich, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Aus dieser Beziehung heraus wird alles fließen. Bleibe in Jesus und lass das alles fließen. Nächste Frage. Reinhard, salbst du mit Öl? Wenn ja, wann? Und wie betest du für Leute, damit sie geheilt werden? Antwort. Ich mag es nicht, wenn man einen Bibelvers benutzt, um eine Theologie darauf aufzubauen. Jakobus 5,14 erklärt, man soll Kranke salben, damit sie gesund werden. Aber ich will kein Schema auf einen Vers gelegt wissen. Paulus und Petrus und andere Apostel geboten uns sowas nie. Ich selbst salbe manchmal mit Öl, manchmal nicht. Ich gehorche dem Heiligen Geist, wenn ich für Kranke bete. Manchmal sagt er, ich soll Öl nehmen und den Menschen salben. Manchmal sagt er, ich soll dies oder jenes sagen, dann tue ich das. Ich bitte Gott nie, dass er die Kranken heilt. Wir können Gott nicht bitten, dass er Kranke heilt. Aus Gottes Sicht ist ja schon alles erledigt und vollbracht. Deshalb gebieten wir der Krankheit zu gehen. Sie hat kein Anrecht mehr. Dabei lasse ich mich vom Heiligen Geist leiten. Die Technik bringt nicht das Wunder. Der Glaube bewirkt das Wunder. Nächste Frage. Matthäus, wie kannst du die Vorherbestimmung mit dem freien Willen vereinbaren? Antwort: Ich benütze lieber präzisere Ausdrücke. Freier Wille bedeutet, ich kann alles tun, was ich will. Ich kann auch aus dem Fenster springen. Das ist unsinnig, aber ich habe einen freien Willen und kann das entscheiden. Die Bibel sagt sehr deutlich, jeder kann sich frei entscheiden. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Vorsehung und Vorherbestimmung. Gott bestimmt uns nicht. Gott sagte durch Moses zum Volk Israel, ihr werdet in das gelobte Land gehen. Bestimmte er, dass sein Volk das gelobte Land mit Mose erreichen würde? Nein. Er gab ein Ziel an, aber er bestimmte nicht. Schaut auf die Apostel. Gott befahl, dass sie beisammen bleiben sollten, bis der Heilige Geist kommen würde. Das war eine Anweisung, keine Festlegung. Die Apostel blieben jedoch dann in Jerusalem, obwohl der Heilige Geist gekommen war. Das war ihre Entscheidung. Sie hätten in die ganze Welt gehen sollen, aber sie entschieden sich, in Jerusalem zu bleiben. Deshalb berief der Herr Paulus. Er ging zu den Völkern. Die Menschen haben die Freiheit zur Entscheidung. Sie haben auch eine Bestimmung von Gott. Aber Gott zwingt sie nicht, Gottes Willen zu erfüllen. In Hesekiel 18 steht, Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Gott will nie, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Deshalb kam Jesus. Das Problem ist, dass der Mensch sich entscheiden kann. Nächste Frage. Matthäus, haben Engel Sex? Antwort, nein. Nächste Frage. Reinhard, müssen wir ruhen in Gott und darauf warten, dass die Dinge geschehen? Oder müssen wir etwas dazu tun? Antwort: Du kannst nicht in die Ruhe Gottes eingehen, wenn du nicht verstanden hast, was das bedeutet. Es heißt, noch eine Ruhe übrig. Das ist ein Versprechen. Der erste Fehler ist schon hier. Die Menschen wollen etwas. Sie wünschen, dass etwas geschieht. Sie wollen dann den Glauben als eine magische Formel nutzen, damit das geschieht. Das bringt keine Ruhe, sondern Stress. Wenn du dir nicht sicher bist, ob Gott diese Sache für dich vorbereitet hat, wie kannst du ruhig darüber werden? Wir müssen erst an den Punkt kommen, wo wir in der Ruhe vor Gott sind. Dazu müssen wir die Versprechen Gottes kennen. Was sollen wir dann tun? Hebräer 4 gibt uns den Schlüssel. Wer in die Ruhe eingegangen ist, hört auf, eigene Werke zu tun. Das bedeutet nicht, dass wir nichts mehr tun. Es gibt einen Unterschied zwischen toten Werken und Werken in Gottes Willen. Schau, Abraham bekam die Verheißung, einen Sohn zu bekommen. Er handelte, indem er die Magd seiner Frau nahm. Das ist ein totes Werk. Das bringt nur Probleme und Stress. Nein, er musste Sex mit Sarah haben. Das ist das Werk des Glaubens. Machen wir es praktisch. Wenn Gott sagt, dass du etwas bekommen sollst, was er dir gegeben hat, musst du in seinem Frieden bleiben und dieses Versprechen im Glauben annehmen, sonst wird es nicht geschehen. Wenn dein Herz komplett Frieden darüber hat, dass das von Gott ist, kommst du an den Punkt, wo Paulus so klar sagt: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe nicht mehr. Er lebt durch mich. Ich lebe also durch kompletten Glauben, den Glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Du weißt also, dass Christus durch dich wirkt. Paulus sagt: Ich arbeite mehr als jeder andere. Dann aber sagt er dazu: Nicht ich arbeite, es ist die Gnade Gottes, die durch mich wirkt. Der Schlüssel ist also immer die enge Gemeinschaft mit Jesus. Das ist die Ruhe im Herrn. Also, du ruhst dich im Herrn aus und vertraust, dass geschehen wird, was dir verheißen wurde. Es hängt alles von deiner Intimität mit Jesus ab. Dann wird es fließen. Du wirst hören: Tu dieses, mach jenes, und du machst es. Seine Kraft fließt einfach durch dich. Ich habe viele Leute gesehen, die Prophezeiungen hatten, dass sie Millionäre sein sollten, um im Reich Gottes Gutes zu tun. Dann aber gingen sie zurück ins Fleisch und versuchten, das aus ihrer eigenen Kraft heraus zu bewirken. Es war eine Katastrophe. Menschen wurden verletzt und diese Leute hatten nur noch Probleme. Wenn du Gottes Werke im Heiligen Geist tust, fließt es. Dann bist du in der Ruhe Gottes. Vertraue, lebe in der engen Gemeinschaft mit Jesus und gehe mit ihm. Nächste Frage. Matthäus, wie höre ich die Stimme Jesu? Hör hin, nimm dir Zeit zu horchen. Die meisten Leute hören Jesus nicht, weil sie dauernd reden. Gebet ist ein Gespräch. Du sprichst, aber du musst aufhören mit Reden, um zu hören. Der zweite Schritt: Du musst glauben, dass Jesus zu dir redet. Redet Jesus wirklich zu mir? Ist das nicht nur mein Denken? Du musst es glauben. Drittens, schreibe dir auf, was du glaubst, dass Jesus zu dir sagt. Nimm ein Büchlein, um dir das aufzuschreiben. Im Lauf der Zeit wirst du merken, wo überall Jesus zu dir gesprochen hat. Anmerkung von Reinhard: Hab keine Angst, Fehler zu machen. Wir lernen im Glauben, nicht im Schauen. Nächste Frage. Reinhard, hat der Teufel Einfluss auf unser Leben? Antwort: Ja. Wir müssen aber den Unterschied kennen zwischen Autorität und Einfluss. Satan ist besiegt durch das Kreuz. Er hat kein legales Recht mehr, also hat er keine Autorität. Aber er wird sich immer Gelegenheiten suchen, einzugreifen und Menschen zu irritieren. Er schaut also, ob du ihm eine Gelegenheit dazu bietest. Die Menschen denken immer: Wenn ich gesündigt habe, hat Satan Autorität über mein Leben. Das ist unbiblisch. Wenn du denkst, dass du Satan eine Autorität geben kannst, die Jesus ihm am Kreuz genommen hat, das gibt dir mehr Macht, als Jesus hat. Das würde bedeuten, dass Jesus keine Macht hat. Niemand und nichts gibt Satan eine Autorität über dein Leben. Aber er benutzt Tricks. Er versucht, dich da auszutricksen, wo er die Gelegenheit in deinem Leben bekommt. Er lügt dich ständig an. Lügen, auf die du anspringst. In Epheser 4, 25 bis 27 steht: Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Mit Unvergebenheit biete ich also Satan eine Gelegenheit. Wie gebe ich ihm die Gelegenheit? Wenn ich durcheinander bin und nur Probleme habe, dann kann er Lügen in mein Herz hineinsetzen und ich merke nicht einmal, dass es Lügen sind. Er hat keine Autorität, aber er kann Einfluss nehmen. Nächste Frage. Matthäus, ist es in Ordnung, wenn ich Armut hasse? Antwort. Die falsche Antwort auf Armut ist Geldliebe. Es gibt zwei extreme Meinungen. Die einen denken, arm sein bedeutet, Gott zu dienen. Das ist falsch. Viele Christen gehen in die andere Richtung. Sie lieben Geld. Sie denken, sie können ihre Dankbarkeit Gott gegenüber nur ausdrücken, wenn sie Geld haben und etwas davon abgeben. Auch das ist falsch. Jesus sagte sehr deutlich, du kannst keinen zwei Herren dienen. Wenn Geld dein Chef ist, wirst du Gott nicht dienen können. Sicher kannst du die Armut hassen. Jesus war nicht arm. Aber du kannst auch nicht das Geld lieben, weil Jesus auch den Mammon hasst. Zu deiner Frage, du kannst Armut zurückweisen, weil es nicht biblisch ist, aber du darfst das Geld nicht lieben. Nächste Frage. Reinhard, was ist deine Meinung bezüglich alleinerziehenden Müttern? Antwort. Mein Herz ist berührt von dieser Frage. Ich habe großes Mitgefühl mit alleinerziehenden Müttern. Allgemein ist die alleinerziehende Mutter eine Konsequenz der Sünde. Es ist natürlich eine andere Sache, wenn der Vater stirbt. Aber zumeist ist Sex außerhalb der Ehe die Ursache oder sexuelle Übergriffe oder eine gescheiterte Ehe. Eine Schwierigkeit bei diesem Thema ist, dass die alleinerziehende Mutter die Leidtragende ist, auch wenn sie nicht gesündigt hat. Der Ehemann ist weg, er hinterlässt ein Chaos und die Mutter muss das tragen. Leben ist so. Die Sünden anderer betreffen leider auch unser Leben. Ich halte mich in dieser Frage an Johannes 8. Jesus verurteilte die Ehebrecherin nicht. Also, unterstützt die Mütter. Helft den Frauen, da rauszukommen. Hört auf, ihnen die Schuld zuzuschieben. Seid für sie da. Helft mit den Kindern. Unterstützt sie finanziell. Eine alleinerziehende Mutter hat von mir mehr Respekt als jede andere Mutter auf der Welt. Warum? Sie leidet und gibt dennoch nicht auf, weil sie Kinder hat. Jede Mutter muss bewundert werden, aber eine alleinerziehende Frau noch viel mehr. Die Kirche muss das lernen. Aber die alleinerziehende Mutter muss auch etwas lernen. Jesus sagte zu der Ehebrecherin, dass er sie nicht verurteilte, aber er befahl ihr auch, sie solle nicht mehr sündigen. Wenn eine alleinerziehende Mutter eine neue Beziehung eingeht, weil sie alleine ist oder weil sie Geld braucht oder weil sie sich ein bisschen Liebe wünscht, das sind falsche Beweggründe. Sie soll in die neue Beziehung auf alle Fälle mit Jesus hineingehen und fragen, was er will. Es gibt Männer, die nie eine Frau mit einem Kind heiraten würden. Sie sind einfach selbstsüchtig. Wir müssen lernen, wie man wirklich liebt. Am Donnerstag gibt's ein Live über das Übernatürliche zusammen mit Matthäus. Ende der Andacht.